Wölferadio Spezial. Hallo liebe Freunde des VfL Wolfsburg, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe des Wölferadio. Und da geht es um das Thema Fußball mit Zuschauern, und zwar mit Zuschauern wieder im Stadion. Und das ist ein Thema, mit dem beschäftigt sich der VfL Wolfsburg in letzter Zeit sehr, sehr, sehr ausführlich. Und ich bin sehr froh, dass ich da mit jemandem vom VfL Wolfsburg drüber sprechen kann. Das ist kein geringerer als der Geschäftsführer, und das ist Michael Meeske. Guten Morgen, Herr Meeske. Schönen guten Morgen, vielen Dank für die Einladung. Freut mich, dass ich heute mal da sein kann bei euch im Blog. Ja, wir müssen natürlich aber, bevor wir auf das eigentliche Thema kommen, nochmal sportlich und aktuell einsteigen. Da geht es um das Thema Europa League, was ja nicht so erfreulich gelaufen ist aus Wolfsburger Sicht. In der Tat, Wie geht es Ihnen damit? Also wie ist da Ihre Einschätzung dazu, zu dem Spielergebnis? Ist dann ja doch die Enttäuschung, die da überwiegt, oder aber auch, dass man sagt, oder wie Oliver Glasner es gesagt hat, der Glaube hat da so ein bisschen gefehlt, dass man da tatsächlich auch noch weiterkommen kann nach der Hinspielniederlage? Ja, bei mir überwiegt schon noch ein Stück weit die Enttäuschung. Jetzt hatte ich vielleicht auch keine allzu großen, obwohl natürlich schon ein Stück weit Hoffnung, aber war natürlich schon klar, dass das auch ein schwieriges Spiel wird. Ich fand, im Hinspiel waren die Donetsker schon sehr souverän, sehr handlungsschnell, technisch sehr gut, und das hat sich im Rückspiel jetzt natürlich auch nochmal gezeigt. Und dazu haben wir natürlich einfach eine andere Taktung. Wir kamen quasi jetzt aus der Pause. Die Kollegen waren noch einigermaßen gerade aus der Saison kommend. Da habe ich das auch eine Rolle gespielt, aber ich will es auch gar nicht darauf schieben. Die waren einfach die klar bessere Mannschaft. Zumindest eine Viertelstunde finde ich gut gemacht. Und dann brach so ein bisschen weg, und dann haben wir einfach zu viel Druck aufs Tor bekommen. Und dann, finde ich, war es eine Frage der Zeit. Haben es dann lange offen gehalten. Auch unsere Möglichkeit, dann doch die eine, finde ich, von Ginczek, die war schon noch gut. Finde, da kannst du auch eine andere Gewichtung ins Spiel reinbringen, wenn sowas mal gelingt. Ansonsten waren es natürlich jetzt auch nicht allzu viele Chancen, die wir hatten. Und dass wir dann nur das kurze Moment der Überzahl hatten, war dann ein bisschen unglücklich. Und am Ende muss man sagen, vom Ergebnis, ja, passt leider in die Welt, aber wir müssen jetzt, finde ich, da den Kopf oben behalten und auf das konzentrieren, was vor uns liegt. Da haben wir jetzt eine ganze Menge Zeit für, uns da entsprechend adäquat darauf vorzubereiten. Und ich bin ganz sicher, dass die Jungs wissen, wie wichtig auch das Thema Europa League Quali ist. Das wollte ich nämlich fragen. Ist das ein jetzt großer Rückschlag, in Anführungsstrichen, dass man da jetzt nicht weitergekommen ist? Also was hat das für eine Bedeutung dann letztendlich jetzt auch für den VfL? Ein großer Rückschlag ist es jetzt unserer Einschätzung nach nicht. Ich glaube, die Mannschaft muss das jetzt eben auch schnell abhaken, die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Das Trainerteam wird die Jungs jetzt richtig einstellen. Und dann brauchen wir den klaren Fokus auf die Saisonvorbereitung, insbesondere dann erstmal sicherlich die Europa League-Quali-Phase. Denn natürlich wollen wir ins Gruppengeschehen eingreifen, logischerweise. Das wird auch nicht ganz einfach. Die ersten ein, zwei Runden mag es dann so gehen, aber in den Playoffs wird es dann ja schon ein bisschen herausfordernder. Zumindest kannst du dann auch einen Gegner bekommen. Dann hast du jetzt Corona-bedingt nur das eine Spiel. Und wenn du dann wie Frankfurt, glaube ich, warst, zuletzt in Straßburg spielst, da kann natürlich bei dem einen Spiel auch mal, kannst mal Pech haben, dir mal Glück, und dann verlierst du das Ding und kommst eben nicht in die Gruppe. Deswegen Selbstläufer ist es nicht. Aber ich glaube, da sind sich jetzt die Jungs voll und ganz drüber im Klaren und werden es entsprechend angehen. Also da habe ich volles Vertrauen. Gut, dann kommen wir mal zum eigentlichen Thema unseres Gespräches, nämlich die bevorstehende Saison. Man denkt immer, das ist so ewig lange hin. Nee, Mitte des September geht es schon weiter. Und entsprechend gibt es ein Konzept mit den, ja, mit den Planungen, die Wiederzulassung von Zuschauern zu ermöglichen. VfL Wolfsburg, hatte ich gesagt, beschäftigt sich damit logischerweise sehr, sehr intensiv. Kurz nochmal, um die Zuhörer abzuholen, um die wesentlichen Punkte zu sagen. Also das Konzept der DFL, wo meines Wissens der VfL auch zugestimmt hat bei einer Sondersitzung. Da geht es dann um die Geschichten, dass da keine Auswärtsfans zugelassen werden sollen. Da geht es um Alkoholverbot in den Stadien und dass es keine Stehplätze geben soll, um die wesentlichen Punkte mal dazu nennen, die ja auch durch die Presse gegangen sind. Herr Meeske, erstmal eine Einschätzung, eine Bewertung zu dem Konzept der DFL. Wie ordnen Sie das ein? Das ist für mich jetzt die logische Konsequenz aus dem Konzept zum Neustart der vergangenen Saison. Aus meiner Sicht sind das alles Maßnahmen, die gut ins Gesamtbild passen. Über die eine oder andere kann man sicherlich immer diskutieren. Also wir haben auch lange diskutiert, ob jetzt ein Alkoholverbot wirklich hilfreich ist oder ob dann nicht zumindest mal an einigen Standorten vielleicht auch ein Stück weit mehr vor dem Spiel getrunken wird und dann die Einlasssituation unter Umständen sich auch nicht vereinfacht. Aber das sind dann Details oder was passiert jetzt wirklich dann in einem teilbefüllten Stadion durch Alkoholkonsum während des Spiels, wenn auch dann keine gegnerischen Fans zugelassen sind? Also wie relevant sind die Punkte? Aber ich glaube auch ähnlich wie bei dem Konzept zum Neustart, man kann über viele Details sehr lange diskutieren. Da wird es auch keine pauschalen, klaren Wahrheiten geben. Aber man muss eben das Gesamtbild sehen. Man muss es eben auch als Politik der kleinen Schritte hin wieder in die Welt, die wir uns alle wünschen, vollbesetzte Stadien zu haben oder bestmöglich gefüllte Stadien zu haben. Und so haben wir es ja auch wahrgenommen, dass man sagt, pass mal auf, wir beginnen jetzt erstmal so. Teilweise sind die Maßnahmen ja wirklich eng befristet, dann bis Ende Oktober. Und dann muss man sowieso in diesen ja doch sehr dynamischen Krisensituationen, wo sich ja auch jede Woche was ändern kann. Jetzt kommen die Urlaubsrückkehrer erstmal. Muss mal gucken, wie sich die Infektionszahlen dann wiederum entwickeln. Und von daher kann sich da immer noch mal was ändern. Könnte der VfL da auch einen eigenen Weg gehen? Oder passiert da alles im Rahmen der Liga-Vorgaben? Na, wir können da schon einen eigenen Weg gehen. Das ist jetzt ja auch ein Stück weit anders als bei dem Neustart der vergangenen Saison. Jetzt ist es ja wirklich so, dass man gesagt hat, wir stimmen eigentlich nur 5 übergeordnete Grundregeln ab. Wie jetzt eben keine Gäste-Fan-Kontingente, um die Reisebewegungen zu minimieren. Oder keine Stehplätze, weil man da einfach die Abstände naturgemäß nicht ganz so klar einhalten kann wie auf den Sitzplätzen. Und das sind ja die übergeordneten Regelungen. Und der Rest, sagen wir mal, der muss jetzt für die neue Saison dann individuell abgestimmt werden. Auf Club-Ebene quasi in Abstimmung mit den lokalen Behörden. Dann gibt es noch die Landesverordnungen, die dann auch eine Rolle spielen, logischerweise. An denen werden sich die Behörden wieder orientieren. Und dann muss aber eigentlich jeder Club jetzt in diesem groben Rahmen, der gesetzt ist, dann seine individuelle Lösung entwickeln. Und da sind wir gerade auch in enger Abstimmung mit den Behörden. Warten beide, also Behörden als auch wir, warten natürlich jetzt auch darauf, was sagt jetzt das Land? Auch zu der Frage, wie viele Menschen dürfen bei Großveranstaltungen, in Anführungszeichen, denn eigentlich zusammentreffen? Das ist momentan noch auf 500 bzw. 1000 je nach Veranstaltungsart limitiert. Unsere Überlegungen gehen natürlich darüber hinaus. Wir wollen natürlich gerne mehr als 1000 Zuschauer im Stadion haben, logischerweise. Und da muss man mal gucken, wie das dann alles zusammenpasst. Deswegen, es ist immer noch ein Fahren auf Sicht und wir werden, das muss man auch sich immer wieder so offen vor Augen führen, meiner Einschätzung nach, es wird immer ein Kompromiss sein. Also zumindest mal die nächsten Monate werden wir immer mit Kompromissen leben müssen und die werden, wie das immer so ist, nie perfekt sein. Dann gehen wir doch mal rein in die konkreten Pläne des VfL und das finde ich sehr, sehr schön, dass wir da sozusagen ein bisschen den Vorhang lüften hier im Wölferadio, dass wir da die Möglichkeit dazu bekommen, aber konkret zu machen, wie es denn oder wie weit diese Pläne da gediehen sind. Dann fangen wir doch mal beim Wesentlichen letztendlich an. Wie viele Zuschauer sollen denn im Rahmen der Pläne im Stadion sein? Wenn Sie sagen, 1000 ist ein bisschen wenig, wie viel werden es denn maximal werden können beim VfL? Naja, unsere Planungen laufen derzeit darauf hinaus, dass wir hier bis zu 7.500 Menschen wieder ins Stadion bekommen können. Ja, das sind ja fast ein Drittel der Kapazitäten, die man im Wolfsburger Stadion zur Verfügung hat. Gibt es da auch die Möglichkeit, das sozusagen noch auszuweiten oder ist das dann sozusagen jetzt tatsächlich die Obergrenze? Das ist jetzt erstmal nach Abstimmung mit den lokalen Behörden das, was wir da als realistische Grenze für das Einstiegsszenario gesehen haben. Und dann muss man mal genau hinschauen, was passiert denn im Stadion, wenn man mit der Kapazität quasi an den Start gegangen ist. Also halten sich die Menschen dann an die vorgegebenen Abstandsregelungen und Ähnliches? Oder haben sie, wenn sie zum Cateringstand gehen, zum Kiosk gehen, die Maske auf oder wenn sie zur Toilette gehen? Das, glaube ich, sind alles entscheidende Fragen, wiederum, die geklärt werden müssen. Bei der größeren Frage dürfen es dann auch wieder mehr Zuschauer später sein. Was natürlich die Fans mit am meisten interessiert ist, wir haben ja eine Kapazität von knapp 20.000 Dauerkarten, glaube ich, wenn ich da richtig informiert bin. Jetzt sind es maximal 7.000, also das übersteigt das schon um Längen in Anführungsstrichen. Wie werden denn die Zuschauer ausgewählt, bevor wir dann vielleicht nochmal auf das Hygienekonzept dann im Stadion eingehen, aber wie kommt man an so eine Karte, wenn man wieder ins Stadion möchte? Wir haben ja auch eine kleine Umfrage gemacht gehabt, nicht repräsentativ, da auf der Facebook-Seite des Wölferadio. Und da haben 71% der Fans gesagt, sie freuen sich darauf, wieder ins Stadion zu dürfen. Aber die, wenn die kommen, müssen sie sich denn bewerben auf eine Karte? Oder wie muss man sich das vorstellen? Ja, wir werden auch da natürlich ein Stück weit auf Sicht fahren müssen und uns ein bisschen rantasten. Logischerweise, Fokus liegt ganz klar auf den Dauerkarteninhabern bei uns. Im ersten Schritt, wir hoffen auch, dass wir diese, sagen wir, 7.500er Kapazität dann damit schon mal gut ausgelastet bekommen, trotz vielleicht der einen oder anderen Widrigkeit oder Schwierigkeit, dann, die man beim Stadionbesuch jetzt in diesem Szenario erstmal in Kauf nehmen muss. Und wir werden wahrscheinlich zunächst nach dem Verfahren First Come, First Serve dann verfahren. Alternativ wäre eine Lotterie. Lass uns erstmal schauen, wie wir damit zurechtkommen, wie groß die Nachfrage dann wirklich ist, wenn wir sagen First Come, First Serve. Das ist administrativ ein bisschen einfacher zu handhaben. Und wenn wir dann feststellen, wir haben einfach zu viel Nachfrage für das, was wir dann anbieten können, und zu viele Dauerkartenwünsche bleiben unbefriedigt, dann würden wir in ein Lotterieverfahren gehen und quasi entsprechend auch noch selektieren, wer dann schon gezogen wurde. Der rutscht dann erstmal ein Stück weit aus dem Lostopf wieder raus, damit dann auch die anderen, die noch nicht gezogen wurden, eine Chance bekommen. Das ist aber so ein bisschen auf Sicht fahren, wie gesagt. Wir haben noch keine ganz klare Entscheidung dazu getroffen, aber aller Voraussicht nach wird es dieses quasi freie Verkaufsverfahren geben für die Dauerkarteninhaber. Wir werden jetzt auch versuchen, so zu legen, dass es ein Zeitpunkt ist, wo das Ganze startet, wo eigentlich alle einigermaßen passable Zugriff haben sollten. Vielleicht jetzt irgendwie dann am Samstag und nicht zwingend während der Arbeitszeit. Dann am Mittwochvormittag oder irgendwie sowas in der Art. Da muss man mal gucken und ein bisschen mit Fingerspitzengefühl rangehen. Aber ich glaub, konkretes das Datum gibt es da noch nicht. Also nee, das gibt es noch nicht. Okay. Nee. Sie hatten es eben gerade schon angesprochen, ist ja nicht so, dass man im Stadion nur auf seinem Platz sitzt und Fußball guckt, sondern man muss auf Toiletten gehen, man möchte gerne vielleicht ein paar Getränke oder auch was zu essen kaufen. Wie sieht da das Konzept auch aus, vor allen Dingen, ich sag mal jetzt beim Thema Einlass, also muss man da jetzt 2 Stunden vor Spielbeginn da sein, um das alles ja handelbar zu machen, oder wie läuft das aus Sicht des VfL, wie könnte das laufen? Also wir werden, also grundsätzlich erstmal haben wir für uns gesagt, wir wollen eigentlich das Spiel maskenfrei gestalten, im Sinne von, wenn du auf deinem Platz bist, dann musst du während des Spiels keine Maske tragen. Das erschien uns wirklich als die sinnvollste Lösung vom Grundprinzip her. Bedeutet aber, wenn du dich bewegst im Stadion, also außerhalb von deinem Platz, zum WC, zum Catering-Kiosk, ein Ausgang, wie auch immer, dann musst du die Maske tragen, weil wir dann hier die Abstandsflächen auf den Bewegungsflächen wiederum nicht adäquat einhalten können. Das war eine klare Forderung vom Gesundheitsamt. Ist wie bei der Gastronomie im Allgemeinen. Also genau, am Ende ist es wie bei der Gastronomie. Und das, glaube ich, ist aber aus meiner Sicht noch tolerabel. Ich hätte es mir ein bisschen schwerer vorgestellt, gerade wenn du dann nochmal ein paar warme Spieltage erwischt. Jetzt nochmal klimatisch mindestens, dass du dann sagst, musst du mit der Maske sitzen und hast dann da 2 Stunden vielleicht noch in der prallen Sonne die Maske vor der Nase. Also das stelle ich mir schwierig vor und deswegen haben wir gesagt, nein, einige Vereine haben ja auch gesagt, wir wollen jeden zweiten Platz nutzen können und dafür dann mit Maske. Wie gesagt, erschien uns jetzt nicht der beste Weg, wird es auch ein paar geben, die sagen, nee, ich hätte lieber voller gehabt und mit Maske, aber wir haben uns in der Abstimmung dafür entschieden, sagen vom Grundsatz her, Spiel maskenfrei, das Drumherum, nenne ich es jetzt mal, muss dann mit Maske absolviert werden. Da werden wir dann zum Beispiel im Catering-Bereich das Angebot ein Stück weit vereinfachen. Es gibt jetzt ja auch quasi dann eine eingeschränkte Getränkeauswahl mindestens, weil es eben keine alkoholischen Getränke geben darf. Wir werden dann auch schauen, ob wir vielleicht einfach mit PET-Flaschen arbeiten und den Deckel abnehmen, dass man sagt, okay, du sparst du dir schon noch mal den Ausschank von der Flasche in den Becher. Ja, da muss man mal gucken. Da arbeiten wir jetzt gerade so ein paar Details, dass man möglichst schnell eben auch bedient werden kann. Wir werden auch möglichst viele Kioske aufhaben, eben um dann auch bestmöglich Schlangenbildung zu vermeiden und dann auch entsprechend mit Bodenklebern da auch die Schlangenführung markieren. Und dann sollte es eigentlich klappen. Es ist ein bisschen beengt bei uns, aber auch nach Abstimmung mit den Behörden haben die auch gesagt, wenn das so macht, wie wir es jetzt gerade mal so grob für uns geplant haben, dann sollte es eigentlich passen. Abstimmung ist auch genau das richtige Stichwort in dem Zusammenhang, denn 7000 Leute müssen ja auch zum Stadion kommen. Also da gibt es die Möglichkeit per ÖPNV, zu Fuß oder mit dem Auto, weil die wenigsten werden, glaube ich, mit Hubschrauber kommen. Aber auch das muss ja irgendwie geklärt sein. Wie arbeitet da der VfL auch mit den externen Partnern zusammen, um da, ich sag mal, diese Menschenmasse in Anführungsstrichen da möglichst sicher dann auch zu bewegen in Anführungsstrichen? Also natürlich stehen wir da auch in enger Abstimmung mit den Kooperationspartnern. Wir werden auch das Kombi-Ticket logischerweise dazu anbieten, empfehlen allerdings die Individualanreise, um eben da quasi Infektionsketten im ÖPNV entsprechend zu vermeiden und das Risiko möglichst gering zu halten. Und wir haben ja eigentlich, gerade jetzt für die dann limitierte Zuschauerzahl, eigentlich auch ein sehr gutes Parkplatzangebot, sodass da die Individualanreise, die ja sowieso schon relativ häufig bei uns genutzt wird, dann, glaube ich, das zentrale Verkehrsmittel sein sollte. Ja, der Wolfsburger kommt gern mit seinem Auto, das ist klar. Das ist kein Problem. Ja, eine Autostadt. So sieht das aus. Wenn, und das ist auch etwas, was natürlich ganz viele Fans umtreibt, vom Zuschauern im Stadion die Rede ist, dann geht es natürlich auch ganz, ganz häufig um das Thema Stimmung. Und da ist jetzt natürlich die Frage, Zuschauer ins Stadion wieder zu bekommen, ist eine Geschichte, aber natürlich so ein Gefühl und letztendlich auch ein, ja, ich sag mal, ein Benefit für die Mannschaft daraus zu holen, nämlich indem die unterstützt werden. Gibt es da auch Pläne, sag ich mal, jetzt nicht nur Zuschauer reinzubekommen vom VfL, sondern auch einen aktiven Support für die Mannschaft zu gestalten? Weil das ist ja in der, ja, traditionell immer eine Geschichte, die vor allen Dingen aus der Nordkurve kommt. Jetzt wird es ja die Stehplätze in der Form nicht geben können. Mhm. Wie forciert der VfL das oder wie fördert der VfL das auch? Dass da mehr kommt als einfach nur, da gucken Leute Fußball. Ja, klar, ist natürlich bei uns auch ein zentrales Thema. Wir halten jetzt wenig davon, dass ich mich dann mit dem Mikrofon hinstelle und sage, jetzt bitte alle klatschen. Oder mit dem Koffer, ja, und einem Hammer. Genau, und Klatschpappen verteile vorherartig. Nein, das wollen wir nicht. Aber natürlich machen wir uns auch Gedanken. Natürlich wollen wir den bestmöglichen Support auch für die Jungs auf dem Platz ermöglichen. Und deswegen stehen wir in einem engen Austausch mit den Fans, mit den Fanvertretern. Also da haben wir ja vielfältige Ansprechpartner, gerade aus der Fanbetreuung heraus. Und da diskutieren wir gerade verschiedene Möglichkeiten, wie man das Beste aus der Situation machen kann, wohl wissend, dass wir eben auch gerade die Nordkurve jetzt in der Form eben nicht haben werden können allein schon mal. Aber in dem Sinne ist es jetzt nicht so, dass wir da was vorgeben wollen, weil das auch keinen Sinn machen würde. Ich glaube, sowas kann nur funktionieren, wenn wir es gemeinsam machen und wenn es vor allen Dingen natürlich auch aus der Fanszene herausgetrieben wird. Jetzt wollen wir nicht sagen, wir legen die Hände vollkommen in den Schoß, wir sind da zu allem ansprechbar, beziehungsweise gehen auch aktive in die Gespräche. Und also meiner Wahrnehmung nach, was ich so von den Kollegen aus der Fanbetreuung höre, läuft das auch sehr gut. Und dann schauen wir einfach mal. Aber natürlich, da, wir wünschen uns den bestmöglichen Support. Auch deswegen machen wir das ja logischerweise. Wir glauben schon auch, dass es wichtig ist, dass wir so schnell wie möglich wieder Menschen zum Fußball bekommen. Das hat natürlich auch für uns ein paar wirtschaftliche Aspekte, aber die will ich jetzt gar nicht in den Vordergrund stellen. Gerade bei den Kapazitäten, die wir zunächst angesprochen haben, wird das jetzt das wirtschaftliche Wohl und Wehe des VfL nicht wirklich entscheiden, weil das Ganze natürlich auch mit einem relativ umfassenden Kosten verbunden ist. Aber für uns dieser Support und die Bindung zu den Menschen und wieder die Möglichkeit des persönlichen, gegenseitigen Miteinanders zu ermöglichen, das ist, glaube ich, schon ganz zentral. Und darum geht es ja auch im Kern des Fußballs aus meiner Sicht, also neben dem Spiel auf dem Platz eben Menschen zusammenzubringen, und das wollen wir bestmöglich tun und dabei natürlich auch für uns und unser Team die bestmögliche Stimmung kreieren. Jetzt wird es ja so, oder sagen wir mal gerade nicht so sein, dass Zuschauer auf dem Platz ihrer Dauerkarte sitzen können, sondern 7000 Leute werden ja einmal rund ums Stadion, gehe ich mal von aus, verteilt werden in irgendeiner Form. Welche Blöcke sollen denn für die Zuschauer genutzt werden? Und gibt es auch die Möglichkeit, so auch vom Gefühl her, dass man in der Nordkurve, ja theoretisch, wie es bei Europapokalspielen ja auch mitunter der Fall ist, da Sitzplätze oder Stehplätze zu Sitzplätzen arrangiert oder umwandelt? Wie sind da die Pläne? Genau, also diese 7500er Kapazität, die wir jetzt erstmal angestrebt haben, die basiert schon auf dem Grundkonzept, dass wir eigentlich nahezu alle Bereiche des Stadions nutzen. Also wir werden jetzt nicht irgendwo fokussierte Bereiche haben, wo dann 2000 Leute sitzen oder 3000, dann gibt es daneben Blöcke, die vollkommen leer sind. Also jetzt gerade mal alles um den Heimfan-Bereich, den klassischen, das ja der Großteil des Stadions ausmacht, den werden wir nach einem bestimmten Grundprinzip dann entsprechend besetzen. In der Nordkurve wird mit den Vario-Seats gearbeitet werden, aller Voraussicht nach, um die Kurve eben auch nutzen zu können. Und vom Grundprinzip werden wir wahrscheinlich mit der Zweierbelegung arbeiten, dass wir sagen, es gibt immer zwei Plätze, dann zwei Plätze frei, dann zwei Plätze und dazwischen dann eine Reihe frei. Eventuell gibt es auf der Gegentribüne, Haupttribüne dann noch eine Möglichkeit, quasi so ein bisschen versetzt mit zwei Plätzen zu arbeiten, dass du in jeder Reihe die hast, dann kann aber nicht zusammengerückt werden. Weil wir schon gesagt haben, da wo wir eigentlich mit diesen zwei Plätze belegt, zwei frei und die Reihe davor dann frei und erst die übernächste wieder genutzt, da würden wir auch eine Zusammenlegung von bis zu 10, was ja auch im Rahmen der aktuellen Verordnung möglich ist, bis zu 10 Menschen ermöglichen und zulassen entsprechend. Und das heißt, dann auch, da kann man auch als Familie oder mit seinen, Kumpels kann man jetzt nicht sagen, weil die sind ja wahrscheinlich alle aus einem Haushalt, aber dass man sozusagen auch mit den Menschen, zumindest aus dem Familienbereich, mit denen man sonst zusammensitzt, dass man da jetzt nicht nur zwei, also sitzen die Eltern zusammen und die Kinder sitzen irgendwie 5 Blöcke weiter. Deswegen muss es da schon auch die Möglichkeit des Zusammenrückens geben, aber das kriegen wir hin und es muss ja auch nicht nur der eine Haushalt sein, nach meinem Verständnis, sondern mittlerweile ist das ja, glaube ich, schon so, dass auch haushaltsübergreifend bis zu 10 Personen zusammenfinden können. Und gerade für die Nordkurve, da haben wir noch die Überlegung angestellt, dass wir gesagt haben, Da wollen wir eigentlich dann gleich in Vierergruppen agieren. Und die können auch noch entsprechend zusammenrücken, dann bis zu 10 Personen. Aber da gibt es dann nicht die Zweier-Zweier-Zweier-Belegung, sondern ist schon Vierergruppierung, weil wir sagen, da haben wir meist ja schon eine etwas gruppenorientiertere Nachfrage von Karten. Wird es auch so sein, dass die, ich sag mal, VIP-Bereiche, was ja ein großer auch Raum ist in der Volkswagen Arena und auch die Logenbereiche, wird es da Betrieb geben oder wird man das sozusagen ausklammern auch? Da wird es Betrieb geben. Also ganz grob gehen wir davon aus, dass wir 6.500 Tickets in den freien Bereichen quasi haben und 900 in den VIP-Bereichen. Das sind dann insgesamt diese knapp 7.500. So, das ist so grob die Verteilung. Auch das mit dem Amt abgestimmt und an den Bewegungsflächen in den VIP-Bereichen entsprechend angepasst. Und auch da gelten dann die Regelungen. Allerdings, wer nicht an seinem Platz sitzt, der muss die Maske aufhaben. Sprich, wenn ich mir irgendwo in dem Bereich was zu essen hole oder ein Getränk hole, dann muss ich auch da die Maske tragen. Oder wenn der Logenmieter aus seiner Loge rausgeht, der Logengast, dann muss er die Maske auf dem Flur aufsetzen, wiederum unter dem offenen Bereich in den VIP-Fluren. Das ist dann einfach so. Und die logische Konsequenz. Aber ich glaube, das kriegen wir irgendwie alles hin. Und mittlerweile setze ich schon darauf, dass wir natürlich auch ein Grundverständnis haben der Menschen für die Situation. Also ich bin in der Gastronomie ja auch, da läuft es ja auch immer besser. Und ich glaube, wenn alle einigermaßen diszipliniert und eigenverantwortlich rangehen, und da habe ich jetzt, wenn man auch durch Wolfsburg geht, schon den Eindruck, dass das hier ganz, ganz viele Menschen auch genauso sehen und betreiben, habe ich auch da ein sehr optimistisches Gefühl, dass wir das gut hinbekommen werden. Was viele Fans bei dem Thema natürlich immer umtreibt, beziehungsweise in der Vergangenheit auch umgetrieben hat, wenn es auch so um das Thema Risikospiele ging, gilt dann auch im VIP-Bereich das Alkoholverbot wie im Rest des Stadions? Das ist momentan Stand der Planung, ja. Genau. Und da leite ich dann auch nochmal elegant über, weil es gibt ja durchaus immer auch Fans, die die aktuellen Pläne, jetzt nicht zwingend vom VfL Wolfsburg, aber generell auch im deutschen Fußball, kritisch hinterfragen, auch die entsprechenden Fanbündnisse, die da, ja, ich sag mal, auch sich geäußert haben. Und da geht es dann auch darum, dass man ja in der Form natürlich nicht zufrieden ist, wie das momentan läuft, und auch um Befürchtungen, dass jetzt eingeführte Maßnahmen vielleicht nicht mehr dann zurückgedreht werden könnten, wie zum Beispiel das Alkoholverbot, wie die Abschaffung in Anführungsstrichen oder die vorübergehende Abschaffung von Stehplätzen. Wie steht der VfL gegenüber den kritischen Positionen, die so viele Fans da auch letztendlich äußern, die sagen, also unter den Umständen habe ich keine Lust ins Stadion? Also wir nehmen das natürlich wahr, nehmen es auch ernst, auch die Argumente, die vorgebracht werden. Ich persönlich glaube, das ist eine unbegründete Sorge. Also ich sehe keinerlei Anzeichen, auch wenn wir auf DFL-Ebene diskutieren, dass irgendjemand ernsthaft momentan bestrebt, oder in den letzten ein, zwei, drei Jahren habe ich keine Stimme, keine Tendenz wahrgenommen, wo jemand gesagt hat, wir wollen den Alkoholausschank noch drastischer regulieren. Es gibt ja schon die Grundregel Alkoholverbot im Stadion, und der Alkoholausschank ist ja immer die Ausnahmeregelung schon. Weil, also laut der Lizenzierungsvorgabe quasi. Aber die natürlich nahezu überall und nahezu immer außer bei Sicherheitsspielen, Risikospielen, da genutzt werden kann. Aber da habe ich noch keine Tendenz erkennen können, weder in den letzten Jahren noch jetzt eben kurzfristig, dass sich daran etwas ändern soll in der Nach-Corona-Phase, genauso wie bei dem Stehplatz-Thema. Also ich nehme eher eigentlich da jetzt will ich da keinem Honig um den Mund schmieren, aber eher eine Tendenz war, wir müssen eigentlich auch die Sorgen der Fans noch ernster nehmen. Das will jetzt nicht schönreden, aber das ist einfach mal jetzt momentan meine subjektive Wahrnehmung. Deswegen habe ich da nicht ein gutes Gefühl und kann die Sorge verstehen von einigen Fans oder auch von vielen Fans. Aber würde sagen, im Brustton meiner Überzeugung zumindest mal, die ist unbegründet. Das ist jetzt eine temporäre Maßnahme. Der VfL hat keine Pläne, die angekündigten Vorgehensweisen auch nach Corona beizubehalten. Nein, auf gar keinen Fall. Ja, ist ja schön, dass wir das auch geklärt haben an dieser Stelle hier im Wölferadio. Letzte Frage, welche Wünsche hat denn der VfL an die Fans, beziehungsweise auch an die aktive Fanszene bezüglich des Stadionbesuchs in Corona-Zeiten? Also da gerade auch den Leuten gegenüber, die jetzt vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind und sagen, das ist nicht so meins, was da jetzt vielleicht auch zur neuen Saison passiert. Welche Wünsche hat denn da der VfL? Wir haben natürlich den Wunsch an die Fanszene, unterstützt die Mannschaft bestmöglich, kommt maximal ins Stadion, nutzt die Kapazitäten, die wir da haben. Das ist natürlich unsere Wunschvorstellung. Immer wohl wissend, dass das alles ein Kompromiss ist, wie gesagt. Ja, verstehen kann man, jemand sagt, weiß ich nicht genau, ist nicht der Fußball, wie ich mir eigentlich vorstelle. Ich stelle mir natürlich auch anders vor, aber ich mache auch keinen Hehl draus. Für mich ist das eben nochmal deutlich besser, als gar keinen Fußball zu sehen. Und Jetzt will ich auch nicht immer dieses wirtschaftliche Argument bringen, da kann ich verstehen, dass ein Fan sagt, interessiert mich jetzt mal nicht, ich betrachte den Fußball emotional, da will ich jetzt deine wirtschaftlichen Erwägungen nicht hören, Meske. Aber ich kenne natürlich auch aus vielfältigen Diskussionen mit anderen Vereinen, mit anderen Vereinen aus anderen Sportarten, deren Lager, wenn man jetzt mit einem Volleyball-Bundesligist sich unterhält in Niedersachsen oder mit einem Handballverein, da geht es jetzt ums nackte Überleben. Und da ist die Frage, kommt da einer ins Stadion, die ist schon wirklich von grundlegender Bedeutung. Und deswegen wünsche ich mir natürlich auch, dass das Thema auch bei uns, auch wenn man sagen kann, ihr habt ja mit VW vielleicht eine Sondersituation und so weiter, aber ich finde, wir müssen es eben auch da mal ein bisschen abstrakter betrachten, was heißt das für den Fußball. Und ich glaube, es ist auch wichtig, auch, dass wir eben gar nicht zu sehr jetzt aus dem Fokus der Menschen geraten. Das hat der Fußball natürlich schon noch eine große grundsätzliche Kraft, eine gesellschaftliche, aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir diese Begegnungsmöglichkeiten so schnell wie möglich, so groß wie möglich wieder schaffen. Und deswegen hoffen wir und wünschen wir uns natürlich, dass die Fans die Möglichkeiten, die sich jetzt ergeben, auch wenn das dann eben nur der Kompromiss ist, dann bestmöglich wieder nutzen, bestmöglich die Mannschaft unterstützen und dabei natürlich auch mit einem hohen Maß an Eigenverantwortung vorgehen, sprich eben sich an die Regeln, auch wenn sie mal nerven, eben dann auch so gut wie möglich halten. Der VfL Podcast. Fußball in Zeiten von Corona und die Bestrebung, wieder Zuschauer ins Stadion zu lassen. Darüber habe ich gesprochen mit dem Geschäftsführer des VfL Wolfsburg, Michael Meske, was der VfL plant und wie da die Konzepte aussehen. Und ja, 7000 Fans können sich schon mal freuen, dann zum Bundesliga-Auftakt wahrscheinlich mit dabei zu sein. Also wie gesagt, wir fahren ja ein bisschen auf Sicht, wie Michael Meske gerade auch gesagt hat. Wir gucken das, werden das natürlich auch hier im Wölferadio weiter begleiten und verfolgen. Und ja, bin gespannt, wie ihr, liebe Fans, das auch aufnehmen werdet, die Informationen, und darüber diskutieren werdet. Und das tut ihr natürlich wie immer auch im Wolfsblog oder auf der Facebook-Seite des Wölferadio. Und ja, möchte mich bedanken bei Michael Meske für das Gespräch. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch von meiner Seite. Ja, vielen Dank. Und ja, ihr wisst ja, was ich mal sage am Ende. Bleibt geschmeidig und denkt dran, nur der VfL. Über die Brücke kommt mein Tempel in Sicht. Mein grünes Licht ist wunderschön. Mal aufs Neue, dieses Gefühl, wenn ich ihn dort sehe. Kann nur schwer beschreiben, wie's mir dann geht. Lies in meinen Augen, was dort geschrieben steht. Immer nur der VfL, immer nur der VfL. Immer nur der VfL, immer nur der VfL, immer nur du, immer nur du, immer nur du, nur der VfL. Springen, wir tanzen für Wolfsburg, mein Verein. Und ich bin mir sicher, das wird ewig so sein. Lass die anderen reden, ist doch egal. Wir stehen zusammen, als wär's das letzte Mal. Immer nur der VfL.